nicht, wofür das wohl wieder ist. Wenn ihr nicht von Gelber nicht, dann weinen wir euch aus. Und wenn ihr nicht von Gelber nicht, dann machen wir euch den Gau aus.